Thank you. Thank you.

leuchte in der Menge, wie du lachst, wie du singst und wie du fliegst. Dich ist heller als dein Licht. Ich sehe nichts außer dich. Sein Mädchen tanzt für mich. Tanzt für mich. Außer dich, so ein Mädchen, tanz für mich, tanz für mich. We'll be right back. Yeah.

das, was für Fotzen so gefällt. Ich hab all das, was für Fotzen so gefällt. Thank you. We'll be right back. Of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you.